WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute, nach unserer käuflichen Liebe gestern, ist heute eine freie Themennacht. Also ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin gespannt auf eure Anrufe. Übrigens bin ich sehr verwundert, dass kaum jemand oder eigentlich ja kaum jemand zum Dschungelcamp anruft. Nicht, dass ich das mir erwünsche, aber ich wundere mich einfach darüber, wo die Einschaltquoten dieser Sendung doch immer noch exorbitant sind. Aber was soll's. Erster Anrufer, Stefan. Stefan ist 29. Guten Morgen, Stefan. Hallo? Hallo? Guten Stefan. Morgen. Ja, jetzt hörst du mich hoffentlich. Ich höre dich sehr gut, ja? Hi. Ja, guten Morgen. Deswegen rufst du an, Stefan? Ja, Stefan ist weg. Da war schon der Wurm in der Leitung. Dann machen wir weiter mit dem Daniel. Und Daniel ist 39. Guten Morgen. Einen schönen guten Morgen, Domian. Ich bin 31, nicht 39. Ich bitte um vielmals Entschuldigung. Kein Problem. Um was geht's, Daniel? Zuallererst wollte ich mal sagen, Domian, ich bin langjähriger Verfolger deiner Sendung. Ich glaube mittlerweile seit 14 Jahren und ich finde es einfach ganz, ganz toll, wie du immer mit deinen Gesprächspartnern umgehst und ganz großes Lob von Vielen meiner Dank. Seite. Sehr freundlich, Dankeschön. Vielen Dank. Jetzt zu deinem Thema. Geht es darum, dass ich eine unschöne Erfahrung im Internet gemacht habe, die ich eventuell gerne teilen möchte oder eventuell andere davor bewahren möchte, dass sie das auch tun. Mhm. Eine unschöne Erfahrung im Internet. Ja. Dann erzähl mal. Und zwar habe ich eine Internetbekanntschaft gemacht mit einer Frau. Also ich wurde angeschrieben, ich habe das nicht forciert. Mhm. Und wo wurdest du angeschrieben? Auf Facebook. Okay. Mhm. Und da hat sich dann nach circa 2 Wochen, glaube ich, hat sich es wurde eine heftige Flirterei draus und es hat sich nach circa 2 Wochen rausgestellt, dass es von ihr alles fake und ihr Profil war zumindest fake. Was erstunken und erlogen war von dem, was sie mir erzählt hat, das weiß ich leider nicht. Dazu ist es nicht mehr gekommen, dass ich das nachprüfen konnte. Wie ist es denn aufgeflogen, dass es ein Fake ist? Also es ist aufgeflogen insofern, dass ich wurde irgendwann stutzig, weil sie nur noch und ganz penetrant mit mir über das Thema Sex schreiben wollte und fand ich irgendwie war keine gute Gesprächsgrundlage mehr und ich habe mir dann eben doch irgendwann gedacht, das kann nicht sein, das ist das muss irgendwie muss da was faul sein und dann habe ich die Bilder, die ich von ihr hatte, einfach mal durch die Google Bildersuche gejagt und tatsächlich war das dann eben so, dass alle Bilder waren irgendwoher geklaut aus von irgendwelchen Webseiten, aus irgendwelchen Foren, aus okay ja Daniel, sowas kommt vor. Ja. Wie ging es weiter? Ich habe mir dann erst überlegt, ob ich mir nicht auch eine Geschichte ausdenke, um sie irgendwie aus ihrer Reserve zu locken. Ich hatte mir da schon was zurechtgelegt. Ich habe mir dann aber gedacht, dass das eigentlich nicht meine Art ist, dass mir das zu blöd ist und dass ich für Ehrlichkeit und Direktheit bin und habe sie halt direkt damit konfrontiert. Und dann? Bei unserem nächsten Chat. Und ich wollte es ihr leichter machen. Ich habe versuche, also ich bin selber auch Pädagoge, ich habe versucht, mit ein bisschen pädagogischen Tricks zu arbeiten, aber das, um sie halt selber aus der Reserve zu locken, dass sie vielleicht selber drauf kommt, dass ich es schon weiß und sie sich dann offenbart. Okay, das, lange Rede, kurzer Sinn. Was ist raus geworden? Das hat aber nicht funktioniert. Sie hat mich dann, nachdem ich es offen angesprochen habe, hat sie mich blockiert. Okay. Genau. Das wolltest du mir erzählen? Ja, das wollte ich dir erzählen. Und ich bin Daniel, das passiert 1000 Millionen Mal am Tag. Überall. Das passiert. Ja, okay, ich habe ehrlich gesagt, ich hatte davon keine Ahnung, also dass das wohl passiert schon, aber... Mein Gott, wie viele Fakes treiben sich im Netz rum und wie viele Mal werden Leute angeschrieben mit falschen Profilen und so weiter? Ja, und vor allem, dass mir das passiert, ich, der immer sehr kritisch ist, der immer sehr misstrauisch ist und alles 10-mal hinterfragt, ja. Das hat mich dann schon sehr gewundert. Und es ist zum einen ist es eine persönliche Enttäuschung, natürlich, und zum anderen überlege ich jetzt halt, auch wenn es vielleicht lächerlich klingen mag für manche, aber damit zur Polizei zu gehen. Ach. Ich weiß nicht, ob man da eine Chance hat, ob man da was zurückverfolgen kann. Daniel, nun lass mal die Kirche im Dorf. Du bist ein bisschen verarscht worden, wahrscheinlich von einem Typ sogar, der dahinter steckte. Meinst du? Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich. Aber wozu? Wozu macht man sowas? Wahrscheinlich, um sich aufzugeilen, mit dir über Sex zu reden. Deshalb macht man das. Wahrscheinlich war es ein Schwuler, der Bock hatte auf einen Heteromann und hat mit dir geschattet. Das ist alles. Dafür zur Polizei zu gehen, na hör mal, also da gibt's aber härtere Sachen. Ich habe insofern eine böse Vermutung, auch weil du das jetzt ansprichst mit dem Schwulen. Die möchte ich eigentlich gar nicht aussprechen. Ich sag's jetzt aber halt, weil ich dich dran habe, dass das eventuell ein Kumpel von mir war, der, von dem ich sicher weiß, dass er schwul ist. Und eigentlich muss ja nicht die Vermutung ausschließen. Ja gut, es muss ja nicht unbedingt ein schwuler Bekannter unbedingt das machen. Ach, lass die Sache bei sich beruhen, auf sich beruhen und dann ist gut. Und sei ein bisschen vorsichtiger demnächst und schwamm drüber. Ja. Also ja, Mensch, was reden wir da lange? Wirklich, Daniel. Okay, ich hätte, ja, die Reaktion hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht von dir erwartet. Ich wundere mich, dass du bist ein junger Kerl, dass für dich sowas unfassbar Ungewöhnliches ist. Wie lange bist du denn im Netz? Du bist doch netzaffin, du bist doch wahrscheinlich schon die letzten 20 Jahre im Netz, oder? Oder 15 Jahre zumindest. Ja, ungefähr mein halbes Leben, sagen wir so, ja. Ja, wobei, wie gesagt, dass gerade mir sowas passieren muss. Das kommt in den besten Familien vor, glaubst du mir. Meinst du denn trotzdem, mal andersrum gefragt, hätte man eine Chance durch die IP-Adresse und was weiß ich, und ich habe sogar eine Handynummer von der Person. Das weiß ich ob nicht. Ob man da was machen könnte. Ich weiß es nicht. Das wäre ja meine Frage gewesen. Ja, aber was willst du denn da als Grund angeben, weil dich jemand verarscht hat? Denkst du denn, irgendein Polizist wird sich damit lange beschäftigen? Ich habe ehrlich gesagt, normalerweise sexuelle Belästigung. Normalerweise ist das ja immer andersrum. Aber okay, ich will es dir jetzt nicht massiv ausreden. Geh zur Polizei, leg den Fall vor und dann wirst du sehen, wie die reagieren. Ich meine, klar ist es anders. Ja. Wenn eine besorgte Mutter mit ihrer 13-, 14-, 16-jährigen Tochter kommt, dann werden die aktiv. Bei mir ist es freilich was anderes. Das ist mir schon klar. Lieber Daniel, geh mal zur Polizei und schreib uns mal bitte eine Mail, was daraus geworden ist. Interessiert mich sehr. Gut. Ja? Schauen wir mal. So machen wir's. Okay, alles Gute. Vielen Dank. Tschüss, ciao. Wiederhören. Tja, da gibt's immer noch Menschen, die sich über sowas wundern. Stefan ist 29. Stefan, hallo. Hi. Jetzt bist du da. Bist du es von gerade? Genau. Ich bin gerade auf den Knopf gekommen, sorry. Ja, verstehe. So, Stefan, um was geht's? Über was reden wir? Das war ja gestern das Thema tödliche Liebe. Nee, du musst den Hörer irgendwie anders halten. So klingt's ganz verblubbert. Ach so. Jetzt? Ich weiß nicht, ich muss ein bisschen reden. Nur mit jetzt. Hörst du mich? Jetzt ist es klarer, ja. So, gestern hatten wir käufliche Liebe. Genau, gestern war das Thema ja käufliche Liebe, ne? Mhm. Und zwar, es geht darum, ich habe eine Bekanntschaft, beziehungsweise geht jetzt seit 2 Jahren ungefähr. Eine Bekanntschaft? Ja. Mit einer Frau? Genau. Ja. Und ich habe das Gefühl halt, dass sie halt nur mit mir zusammen ist, wenn ich ihr Geschenke mache. Ist es eine Bekanntschaft oder bist du mit dieser Frau zusammen? Ja, mehr zusammen, mehr weniger. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht richtig definieren. Also irgendwie schon eine Affäre schon? Genau. Sex habt ihr auch? Also ein bisschen mehr als eine Affäre schon, ja. Sex habt ihr auch? Und wie oft seht ihr euch? Ich würde sagen, jetzt in der Woche vielleicht dreimal. Ja. So, und jetzt hast du die böse Vermutung, diese Frau ist nur mit dir zusammen oder beschäftigt sich mit dir, weil du ihr Geschenke machst? Genau, ich habe das Gefühl halt, sie ist nur mit mir, weil ich ihr Geschenke mache. Was für Geschenke machst du ihr denn? Ich kaufe ihr halt jegliche Sachen, Schmuck oder Ausflüge finanziere ich ihr, halt komplett alles. Wie teuer ist der Schmuck zum Beispiel, den du ihr... Also ich habe ihr zuletzt ein Armband gekauft, das war schon teuer, das war 400 Euro. Mhm. Und ich würde... Hallo? Ich bin gerade erst so irritiert, weil ich irgendwie meine eigene Stimme da im Hintergrund nochmal höre. Ach so, weil ich hab den Fernseher. Ah, siehst du, da. Ja. Bitte ausmachen. Ja, dann mach ich mal auf lautlos, ja? Ja, das ist mal eine ganz tolle Neuigkeit, sorry, dass man sorry, das machen sorry. Muss. Okay. So. Besser jetzt, ne? Viel besser. Das ist eine Gewurstel mit super. Dir, Mensch, Stefan. Nee, Quatsch. Okay. So, hast du denn mal eine Weile ihr nichts geschenkt? Ja, ich hatte eine Weile nichts geschenkt und da war sie schon ein bisschen hat sie ein bisschen Abstand von mir gehalten. Und das fand ich halt nicht so gut, ne? Und wie lang war die Weile, als du ihr nichts geschenkt hast? Wie lange dauerte das? 2 Wochen. Ach so, also in solchen kurzen Intervallen beschenkst du sie ständig? Nein, Domian, hör mal. Das Thema, also die Sache ist halt, ich kenne sie 2 Jahre. Mhm. Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe was getrunken, ne? Jetzt gerade, das merke ich. Ja, es tut mir auch leid. Ich kenne sie seit 2 Jahren. Die haben seit 2 Jahren halt eine Affäre oder eine Beziehung oder wie auch immer das man nennen will. So weit waren wir schon, ja. Ja, genau. Und ich mache ihr halt immer Geschenke und ich habe das Gefühl, dass sie halt aufgrund dessen nur mit mir zusammen ist, weil ich halt Geschenke mache. Herr Stefan, genau das haben wir gerade schon ausführlich besprochen. Soweit war das Gespräch schon fortgeschritten. Ich mache mal folgenden Vorschlag. Du wirst erstmal wieder nüchtern und dann telefonieren wir nochmal morgen miteinander. Ja, gut, alles klar, ne? Ja. SSIO. Lisa ist hier. Lisa ist 45. Guten Morgen, Lisa. Guten Morgen, Domian. Hallo, Lisa. Und was geht's bei dir? Ja, es geht darum, ich wollte nochmal zum Thema Tabu Depressionen sprechen und eine Lanze brechen, dass trotz dem das Leben manchmal alles scheiße ist und man wie in ein tiefes Loch fällt. Man muss immer, wenn man auf die Fresse fällt, wieder aufstehen. Also ich bin Stehaufmännchen auch als Frau. Und ich habe in der Klinik den Partner meines Lebens gefunden. Mhm. Und wir waren erst platonisch 6 Jahre liiert. Also ich hatte mich zuerst in den verschossen, habe ihm das auch gesagt, dass ich meinen Ex-Mann sofort für ihn verlassen würde. Das wollte er nicht, weil wir haben 2 Kinder, die sind 18 und fast 15. Mhm. Und also er wollte sich nicht dazwischen drängen, so, ne? Mhm. Und dann habe ich das toleriert, obwohl meine Gefühle für ihn stark waren, das erstmal auf der platonischen Schiene zulassen. Mhm. Und dann haben wir uns eine Weile nicht gesehen. Dann hat er mitgekriegt, dass es mir dreckig geht und wirklich richtig scheiße, wie ein Partner von mir Suizid gemacht hat und sich verbrannt hat. Ja, und seitdem sind wir zusammen, also. Er ist schizophren von der Grunderkrankung her, auch krankheitseinsichtig und in Therapie. Und ich bin manisch-depressiv und stehe dazu. Ja, wie lange hast du die Erkrankung schon? Ausgebrochen ist es nach der Scheidung. Wie lange liegt das zurück? Ja, warte mal. 2003. 2003, mhm. Ja. Und wie würdest du jetzt deinen Zustand beschreiben, deinen Befinden? Psychisch und physisch stabil. Mhm. Ich habe allerdings auch direkt, nachdem mein bester Kumpel sich da verbrannt hat, eine Verhaltenstherapie hingelegt. Also ich habe da gesagt, ich muss mir Hilfe holen. Ja, du sagst verbrannt, was genau hat er gemacht? Ja, der hat sich ein kleines Fläschchen Cola geholt, wie er Ausgang hatte in Lütchen Dortmund und Was hat er in Dortmund? Eine Flasche Cola hat er sich geholt. Ja. Wie er das erste Mal Ausgang hatte. Aus der Klinik? Aus der Klinik in Lütchen Dortmund und hat dann an der Shell-Tankstelle da Benzin reingemacht und das über den ganzen Körper gegossen und sich dann elendig verbrannt. Mhm. Und er ist gestorben. Wohl noch ins künstliche Koma gekommen, aber daraus ist er nicht mehr. Wie, also zum Glück für ihn hat er es geschafft. Wie eng war dein Verhältnis zu diesem Mann? Sehr eng. Also ein guter Freund? Ja. Mit dem dachte ich, ich werde alt und erzähl mir irgendwie mit 80 noch Geschichten auf der Parkbank, weil der war Musiker, hat toll Gitarre gespielt und ich bin Hobbysängerin. Ach so, okay. Dann passt das ja gut zueinander. Ja. Jetzt leidest du so lange unter der Depression. Was glaubst du, warum du jetzt in so einer doch relativ stabilen Phase bist? Ja, einfach weil ich mir gesagt habe, es bringt nichts, das Leben nur noch scheiße zu finden und mich zu bedauern, sondern ich habe, also wie gesagt, ich habe mir Hilfe gesucht beim Verhaltenstherapeut und der sagte bei der ersten Sitzung, sie müssen auch immer zu sich selbst stark sein und so, und wenn es nur einmal am Tag ist, dass sie lachen oder tun sie sich irgendwas Gutes und kaufen sich Schminke oder einen Ring, auf den sie sich freuen. So freuen sie sich auch in den Kleinigkeiten. Dann werden sie merken, sie versinken nicht so in so dieser Depression. Ja. Nimmst du denn auch zusätzlich Medikamente? Ja, natürlich. Ja. Schon jahrelang. Also. Weil Proinsäure und Abilify. Abilify ist ein gutes Medikament, Domian, das kommt aus Amerika. Okay, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall muss es eine Mischung sein aus einer guten Medikamenteneinstellung. Ja, und das einer, hält sozusagen eine, die innere Balance. Genau, und einer mentalen Einstellung zum Leben, so wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Das ist wichtig. Mhm. Ja. Ja, und das Problem an der Sache ist eben, deswegen rufe ich an, eine psychische Erkrankung ist ja, wir sind stigmatisiert, sag ich immer so, als ehemalige Klinikaufenthalt. So, und das ist eine unsichtbare Krankheit, weißt du, wenn du einen Arm in Gips hast, dann bedauert dich jeder, ach, gute Besserung. Bist du aber depressiv oder manisch depressiv oder schizophren, dann bist du raus aus dem System, weil erstens bin ich berentet. Zweitens gibt es dann halt Tage, da kriege ich meinen Arsch nicht so hoch, wie jeder gewöhnliche Mensch und dann kommen so Floskeln wie lass dich nicht so gehen, du schaffst das schon oder lass mal die Pillen weg, das kannst du auch gleich Smarties fressen, irgendwie scheiß Pharmaindustrie, die wollen doch alle nur Geld verdienen, ne? Das sind dann so oberflächliche Menschen, die dir dann eher schaden als nutzen. Deshalb ist es ja auch unser Anliegen seit Jahren und Jahren schon, dass wir eben immer wieder auch über psychische, seelische Erkrankungen hier in der Sendung sprechen. Und ich. Und wie gesagt, erstmal muss man lernen, auch in der Depression sich selbst zu lieben. Und dann kann man einen anderen Menschen lieben. Es hat sich ja Gott sei Dank in den letzten Jahren schon erheblich etwas verändert. Wenn man so die letzten 10 Jahre sich anschaut, ist das Thema viel mehr in der Öffentlichkeit. Und, ja, seit Robert Enke. Zum Beispiel, das hat sehr viel bewirkt, ja, ganz genau. Ja, aber deshalb freue ich mich, dass du auch nochmal angerufen hast, Lisa. Und bin auch sehr erfreut darüber, dass du einigermaßen auf dem Boden stehst zurzeit. Ja. Und wünsche dir von Herzen, dass es so weitergeht. Dankeschön. Alles Gute. Ich habe gehört über dich, du hörst auf. Und deswegen habe ich, ich war schon mal in der Sendung, mein Zweitname ist Alexandra. Da ging es um so eine andere Geschichte. Und da sagtest du, du hörst 2015 auf. Da dachte ich, ach, nein, von dem hörst du sowieso nie wieder. Ja. Nein, das habe ich nie gesagt. Ende 2016 habe ich gesagt. Ach so, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Ja, genau. Liebe Lisa, alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Ja, ich dir auch. Dankeschön, tschüss. So, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Manuela. Manuela ist 46. Guten Morgen. Guten Morgen, lieber Domian. Hallihallo. Hallo, Manuela. Hallihallo. Ja, mein Thema heute ist Ärztepfusch. Ich habe letztes Jahr eine sogenannte Brustaufbau-OP bekommen im April. Man hört das, ich bin sogenannte Transfrau noch aus meiner Stimme, also eine männliche Stimme. Ich wollte sagen, ich bin etwas irritiert. Ja, also du warst im früheren Leben mal ein Mann. Ich war im früheren Leben Mann, das ist richtig so. Ja, ich habe da, wie gesagt, letztes Jahr im April meine Brustaufbau-OP bekommen. Ja. Ich habe mich gefreut. Erstmal die Kostenzusage, weil das ist ja ein Kampf, wenn du transsexuell bist. Was kostet denn so ein Aufbau für einen transsexuellen Menschen? Ja, das ist so, ich sag mal so 6, 7, 8, 9.000 Euro. Das variiert immer. Also eine Stange Geld. Sagen. Ja, das ist eine Stange Geld. Und das hatte die Krankenkasse dann abgehakt, also zugesichert, das Zahlen. Zugesagt, also wirklich eine schriftliche Kostenzusage ist gemacht worden. Dann hatte ich, zwei Monate später dann endlich den OP-Termin. Ich habe mich dazu wahnsinnig gefreut, weil ich sag mal, das ist ein Riesenschritt ins neue Leben, sowas schon mal. Mhm. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mein Leben ist im Arsch, auf Deutsch gesagt. Sorry, wie ich das nun sage. Was ist passiert? Du hast ja vorher sogenannte Vorgespräche, Untersuchung. Und dort ist mit dem Zeugen vereinbart worden, bei mir sogenannte runde Implantate. Man sagt auch diese sogenannte Art Berliner dazu hineinzusetzen. Mhm. Und da hatte mir damals noch die Ärztin gesagt, was anderes setzt sie gar nicht hinein. Andere Implantate gibt es nicht. Und in der OP wurden auf einmal ohne meine Rücksprache sogenannte anatomische Implantate, die sehen so ähnlich aus wie so eine Art Tropfen. Und diese Implantate sind sogar noch verkehrt herum eingebaut worden. Ach, also es hört sich nur derbe an, eingebaut. Also falsche Implantate und falsch in und ja, falsch. Ich habe mich also nach der OP, ist ja klar, man ist nicht stolz, man guckt immer vom Spiegel und habe mich immer gewundert, das sieht alles ganz komisch aus. Mhm. Da habe ich mir doch gesagt, Mensch, Donnerwetter, ist doch alles geschwollen, ist noch normal, du kannst ja noch nicht sofort nach was sagen. Mhm. Naja, und dann so im Juni, Juli habe ich mir irgendwo gesagt, irgendwas, das haut immer noch nicht hin, das hat noch keine richtige Form, kein Nichts. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, als wenn das, ja, rutscht. Da war die ganze Geschichte alles noch schmerzfrei. Mhm. Ja, und mein Arzt, der hatte mich dann mal angesprochen, gesagt, also hallo, das ist doch kein Dekolleté, was Sie haben. Und naja, dann hatten wir dann, ja, also wie sag mal, Ultraschall gemacht, es ist MRT gemacht worden. Ja, und dann schlug mein Arzt bloß die Hände über den Kopf zusammen und sagte also hallo. Wo haben Sie sich operieren lassen? Waren Sie im Ausland? Habe ich gesagt, nee, also hallo, das ist hier in Deutschland, in Hamburg gemacht worden. Mhm. Und mhm. Was ist denn los? Weil also da hat der, da hat der festgestellt, dass Sie falschrum einoperiert worden sind. Ja. Wie hat man denn rausbekommen, dass das auch noch das falsche Implantat ist? Das siehst du in den MRT-Bildern. Ah, das kann man sehen. Das siehst du also sauber, super in den MRT-Bildern siehst du das. Ja, das Problem ist, ich habe seit Mitte September vernichtende Schmerzen, Jürgen. Ich rede von Schmerzen, die gönne ich nicht meinen ärgsten Feind. Durch was werden die Schmerzen verursacht? Ja, die Implantate, so manche ja, Zuhörer, Zuschauer werden sie jetzt vielleicht mit dem Kopf schütteln, die rutschen durchs Gewebe. Durch. Also, das hört sich ja komplett dilettantisch operiert an. Also ich muss da sagen, also ich rede jetzt von 18 Zentimeter Verrutschen. Unfassbar. 18 Zentimeter. Und Schmerzen. Aber ich muss mich jeden Tag zudröhnen. Aber gibt es da nicht nur die einzige Möglichkeit, nochmal operieren? Jürgen, pass mal auf, wenn die Krankenkasse sagt, also zwei Fachärzte haben ein Gutachten erstellt, wo da steht dick und fett drinne, dass die Operation zwingend medizinisch erforderlich ist. Also eine weitere Operation? Ja, da steht das drinne, die falschen Implantate heraus und durch neue hineinsetzen. Genau, ja. So, aber meine Krankenkasse sagt, nö. Mhm. Obwohl und zwei Ärzte das... Und das Problem ist, Jürgen, ich muss mich abschießen, jeden Tag nur noch voll dröhnen. Also eine Dröhnung sind 30 Novalgien plus 30 Tramal. Das Wahnsinn. Vier, fünf Mal am Wahnsinn. Tag. Wahnsinn. Ich kann nicht mehr, Jürgen, ich kann nicht mehr. Ich verstehe. Also ich möchte nur mal einen verschissenen Tag erleben, wo ich mal schmerzfrei bin. Das fängt an, wenn du dir schon mal Schuhe zubinden willst oder das fängt an unter der Dusche oder irgendwelche Berührungen. Jürgen, du wirst Kehre im Kopf, du machst dir keinen Begriff. Mhm. Also so habe ich mir mein neues Leben nicht als Transfrau nicht vorgestellt. Ja. So. Hattest du dich denn da vorher informiert und recherchiert, wer ja, am besten klar. so eine ich OP sag macht? Naja, nur lach nicht Facebook und sämtliche Foren und habe mit vielen Transschwestern auch Kontakt gehabt und dann sagten die Mensch, oh ja klar, das ist alles logischerweise schmerzhaft, aber ja, nie Probleme und habe ich mir auch gesagt, Donnerwetter. Geh du zu dieser OP hin und fertig, ne? Ja, also ich rate dir, den Namen dieser Klinik jetzt hier nicht zu nennen. Das könnte ja, zu deinem Nachteil sein. Nein, das mache ich auch. Nein, das mache ich auch nicht. Also du hast diese Tipps von anderen Transfrauen quasi empfohlen bekommen. Ja, Ich habe mich dann auch im Internet schlau gemacht, wie hast du dich auch bitte nach der Operation zu verhalten, was hast du zu beachten, etc. pp. Was hattest du denn für ein Gefühl im Vorgespräch mit der Chirurgin? Super. Jürgen, verdammt nochmal, ein super Gefühl. Ich hatte einen Freund da neben mir, der hatte mich angeguckt und gesagt, Mensch, Süße, dann hast du bald endlich deine, Entschuldigung, kleine Bubs und dann kannst du dich endlich am Strand dies Jahr sehen lassen und juhu. Und weil, ich sag mal, das sollte auch alles ein bisschen ästhetisch aussehen, die ganze Sache. Und ja, sicher, klar. Es ist alles, Entschuldigung, es ist im Arsch. Ich kann nicht mehr. Also so habe ich mir mein neues Leben nicht vorgestellt, Jürgen. Es tut mir leid. Bist du im Schambereich auch operiert? Ich da unten, also die Angleichungs- also die GAOP, da bin ich operiert worden. Da ist alles, da ist alles in Ordnung. Da müsste bloß irgendwann nochmal eine kleine Korrektur gemacht werden. Warum, das geht alles. Warum hast du das dann nicht in der Klinik auch mit den Brüsten machen lassen? Jürgen, das habe ich dort auch machen lassen. Ach, das ist dieselbe Klinik? Das ist dieselbe Klinik. Okay, das heißt, du hast eine gute Erfahrung in der Klinik gemacht und dann geht man natürlich da noch mit Vertrauen dorthin. Das ist wahrscheinlich dann jemand anderes, der diese Art von Operation der Brüste macht als die andere, aber trotzdem. Ja gut, in Deutschland gibt das genug, vorsichtig gesagt. Bloß ich wohne oben an der Ostsee, Ich wollte nun auch nicht, verstehe mich bitte nicht falsch, quer durch die Republik noch jetten. Und ja, in Hamburg ist es mir empfohlen worden. Da wurde gesagt, Mensch, und oh, wenn du denn mal was hast und bist, also ist von mein, also Entschuldigung, ich wohne in Heiligenhafen, oben in Sefema, die er gesagt, vielleicht für viele, das geht noch, das ist noch mal eben noch zu wuppen, wenn mal Probleme sind. Aber diese Chirurgin, die jetzt die Implantate verfuscht hat, die hat nicht die geschlechtsangleichende Operation. Nein, die Gottes Willen, nein, die hat auch nicht die andere, es gibt extra wieder Mediziner dafür. Das wäre nicht möglich gewesen, dass der Chirurg, der dich damals operiert, Nein. So, das sind zwei verschiedene Schuhe. So, jetzt ist das ja sozusagen du bist ja in einem in einer Notsituation, wie du es gerade geschildert hast. Hast du mal Kontakt mit einem Patientenverband aufgenommen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe den normalen Weg, also ich habe erstmal die Chirurgin angeschrieben, ich habe sie angerufen. Ich habe nie irgendwie mal das Wort verloren, Schadenersatz, Schmerzensgeld etc. pp. Ich wollte das in aller Ruhe regeln. Hab gesagt, hallo, ich habe die und die Probleme. Da wurde einfach der Hörer aufgelegt. Du hast sie auch noch nicht mal besucht danach, einen Termin bei ihr gemacht? Nein, sie gibt auch keinen Termin. Weil sie schon vorgewarnt ist, dass da was schiefgelaufen ist. Ja. Und ich möchte nicht, also mein Gott, jeder Mensch von uns kann einen Fehler machen. Das ist egal, ob es ein Arzt, ob es ein Schornsteinfeger, ein Bäcker oder was auch immer ist. Bloß dann muss man bitte zu seinem Die Tür ist jetzt zu, ich verstehe. Es gibt zwei Gutachten, die Gutachten sagen, es muss neu operiert werden, deine Krankenkasse sagt nein. Und es sind sogar, Herr Jürgen, es sind sogar Fotos gemacht worden, wenn man sich die anschaut, also jeder Laie, jeder normalsterbliche Mensch, der sieht das auch. Okay, ich glaub's dir natürlich. Die Frage ist jetzt, wie geht's weiter? Deswegen sagte ich ja gerade, hast du schon mal Kontakt mit Patienten? Ja, genug. Ja, auch, aber das nützt mir nichts. Haben die denn gesagt? Ja, die fangen an, ja, verklagt die Ärztin. Das nützt mir auch recht herzlich wenig. Weil ich habe die gute Frau an der Ärztekammer gemeldet. Dort ist die gute Frau auch leider negativ bekannt. Dort wurde mir gesagt, ja, mehr wie tadeln können wir sie nicht. Ja, Entschuldigung, die Angeschissene bin ich hier, ne? Ich habe leider auch nicht das Kapital, um jetzt auf Privatebene zu sagen, komm, ich lege mich jetzt nochmal. Ich habe es nicht. Dennoch, glaube ich, werden da noch einige Wege möglich sein zu begehen. Es gibt so viele Selbsthilfe-Patientenverbände, die sich gerade für solche Dinge, auch wenn solche Kunstfehler in Anführungszeichen passiert sind, einsetzen. Wir machen uns jetzt mal schlau und melden uns nochmal bei dir, Manuela. Ja. In der Hoffnung, dass wir dir noch einen Tipp geben können, mit auf den Weg geben können. Vielleicht hat auch der ein oder andere Zuschauer oder Zuhörer noch eine Idee. Bitte mailt uns. Also ich bin nervlich am Ende. Es tut mir leid, ich bin nervlich am Ende. Ich kann nicht mehr. Kann einfach nicht mehr. Bitte mailt uns, domian@wdr.de, Stichwort Manuela. Wir werden uns bei dir melden, Manuela. Okay. Jetzt bitte ich dich zunächst aufzulegen und du hörst von uns, okay? Okay. Alles Gute, ich drücke die Daumen. Vielen Dank, Jürgen. Sehr gerne, und tschüss. Und mach weiter so, mein Lieber. Tschüssi. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50, 1:29 Uhr haben wir. Und ich bin hier verbunden jetzt mit Franjo. Und Franjo ist 62. Richtig, Domian. Guten Abend, Domian. Das ist eine tolle Stimme, Mann, oh Mann. Ja, ich bin aber ziemlich deprimierend zurzeit. Und zwar immer die kurze Vorgeschichte. Ich habe 2001 durch plötzlichen Herztod meinen Sohn verloren. Wie alt war der Sohn, ne? 21. Ach du lieber Gott. Ja, und seitdem habe ich eine ganz andere Frau gekriegt. Ne? Eine was? Eine ganz andere Frau hat sich total verändert. Die hatte das einfach nicht verkraftet, ja, bis sie 13 Jahre später auch an Darmkrebs verstorben ist. Und in den 13 Jahren waren wir jeden Tag, also wirklich jeden Tag, waren wir zusammen auf dem Friedhof. Und jetzt liegt sie leider selber da. Und durch Zufall, weil ich so ein Mensch, ich kann nicht gut alleine leben, hätte ich auch nicht geschafft, habe ich durch Zufall eine sehr gute Partnerin wiedergefunden. Da bin ich jetzt gut ein Jahr mit zusammen. Mhm. Und ich habe mein Haus verkauft, wo ich früher gewohnt habe, bin ich zu meiner Partnerin gezogen. Und sie hat auch ihr Haus da verkauft. Und dann wollten wir uns eine Eigentumswohnung suchen, hier im Ruhrgebiet jetzt. Ich komme eigentlich aus dem Minderkreis, ich wohne in Pott. Und haben auch ein Haus gefunden, haben uns so gefreut. Und auf einmal, wie gesagt, Schlaganfall. Ach, und jetzt sitze ich hier, im Umzug musste ich alles alleine machen. Also sie hat einen Schlaganfall bekommen? Ja. Wie geht es hier? Ganz nicht, also gar nicht gut. Jetzt zurzeit liegt sie im Pflegeheim. Mhm. Sie war erst in Uniklinik, dann in der Reha, da wo ich auch jeden Tag war, in der Reha und Uniklinik. Hat sie den Schlaganfall in deiner Anwesenheit bekommen? Ja, das war in unserer Wohnung, wo in ihrer Wohnung, wo wir gelebt hatten. Ich war nur kurz mit ihrem Hund draußen. Mhm. Ich war kurz Viertelstunde, komme wieder rein, liegt so auf der Erde. Ne? Ach so, was hast du gemacht? Ja, sofort Notarzt. Mhm. Ne? Und dann weg, ja. Und sie ist jetzt in einem Pflegeheim? In einem Pflegeheim. Das heißt, 10 Minuten von mir. Und das Schönste ist, sie hat einen Stiefsohn. Und meine Partnerin hat ein bisschen Geld. Mhm. Ne? Und weil wir jetzt auch in der Stadt wohnen, wo der Stiefsohn wohnt, haben wir jetzt auch wieder mehr Kontakt. Haben wir jetzt Kontakt zu ihnen auch gekriegt. Vorher haben wir gar nicht so viel Kontakt gehabt. Ne? Mhm. Weil das Haus auch da steht, hat auch mit unterstützt und so weiter. Und war ja auch alles in Ordnung. Bevor du das mit dem Stiefsohn erzählst, beschreibe mir doch mal ihren Zustand. Sie liegt im Pflegeheim, das deutet schon auf eine schwere Schädigung hin. Ja, rechtzeitig. Wie geht es ihr? Wie klar ist sie? Ja, ich war jetzt erst einmal, die liegt schon fast 3 Wochen, ich war erst einmal im Heim drinne. Ich musste sie ja suchen, weil der Stiefsohn hat mir dann nicht gesagt, wo sie verlegt worden ist. Ich wusste nur, dass sie im Heim drin ist, dann habe ich in unsere Stadt, wir haben so viele Heime hier, aber ich habe sie dann durch Zufall auch gefunden. Wie, der Stiefsohn hat dir das nicht gesagt? Nein. Und ich habe ihnen die Patientenverfügung gegeben. Und Generalvollmacht, das habe ich zu Hause liegen gehabt, weil ich dachte, er wird mir helfen. Moment, mal langsam. Wer hat denn die Generalvollmacht? Hat er. Ich habe ihnen die gegeben. Mit geben ist das ja nicht getan. Auf wen ist die Vollmacht denn ausgestellt? Auf den Stiefsohn noch. Aber du hast doch gesagt, die hätten gar nicht so viel Kontakt früher gehabt. Nee, solange ich da war, gar nicht. Aber sie hat früher keinen anderen Partner, sie hat keinen Partner gehabt, den Stiefsohn gehabt, den sollst du dann nehmen. Ne? Achso, und dann war das ausgefüllt, das Ding, und dann lag das. Ja, und dann lag das da. Das heißt, der hat das Sagen jetzt. Der hat das Sagen jetzt, weil ich ihm das noch abgegeben will, weil der war der Meinung, der hilft mir. Ne? Wie lange liegt denn jetzt der Schlaganfall zurück? Am 16. Oktober ist passiert. 16. Oktober. Passiert, ja. Und am 24. November bin ich in ein Haus reingezogen. Schreibt mal, wie es ihr geht. Also rechtzeitig gelähmt, das ist kein Problem. Ne? Aber geistig hat sie Sekunden, wo sie voll dabei ist. Und auf einmal dann ist sie wieder ganz weg, ne? Ach so. Oh, ne? Aber die hat auch Lichtblicke, ne? Also sie erkennt dich unter Umständen schon, wenn du kommst. Ja, die hat mich bis jetzt, die hat mich immer erkannt, ne? Besteht denn eine Hoffnung, dass sie aus dem Pflegeheim wieder raus kann? Ich war immer der Hoffnung. Ich habe auch die Hoffnung, dass sie wieder fit wird. Nur, wenn der Stiefsohn da habe ich gemerkt, dann erzählt er Geschichte. Die Frau, die hat schon zweimal Rückfall gekriegt, habe ich auch schon gemerkt. Dann regt sie, wenn sie das mitkriegt, was gar nicht stimmt über mich, dann regt sie sich so auf. Und da ist meine größte Angst. Moment, habe ich das nicht verstanden? Sie hat zweimal einen Rückfall bekommen schon? Ja, hat sie bekommen, ja. Ja, hat schon zweimal Rückfall bekommen. Stimmt das oder erzählt er das nur? Ich habe das ja gemerkt. Ich merke das ja auch, wenn ich immer. Ich bin ja da gewesen, in dem Krankenhaus und gesagt, da durfte ich ja immer hin. Mhm. Und Reha-Klinik war ich jeden Tag da. Mhm. Ne, das ist, erst seitdem sie im Heim ist, haben sie mir Verbot gegeben. Wieso? Halt, Moment, langsam. Wieso eigentlich jetzt plötzlich Verbot? Ja, weil das privat ist, ne? Das soll ja nicht öffentliches Heim ist, weiß ich warum. Moment, wieso? Weil das privat ist. Wenn die hatten nichts dagegen, dass du sie im Krankenhaus besuchst. Warum haben sie was dagegen, dass du sie im Heim besuchst? Ja, der Stiefsohn ist dagegen. Ja, das habe ich schon verstanden, aber warum? Darum, damit der Frau nicht besser geht. Der hat Angst, wenn wir beide mal da waren, hat sie ihn gar nicht gesehen, hat mit ihm gar nicht gesprochen. Ne? Und der hat auch Angst, der Stiefsohn, dass er wieder besser geht. Weil er ganz genau weiß, wenn er wieder geistig voll dabei ist, dann hat er die ganz schlechten Karten. Aber die ganz schlechten Karten. Also letztendlich im Klartext, es geht um Geld und Erbschaft. Es geht nur um Geld und sonst gar nicht. Nicht um die Gesundheit. Das ist meine ganz, ganz, ganz, ganz große Sorge. Und du kannst gar nichts machen? Und ich kann nicht. Ne. Du bist ja, er hat ja einen Anwalt genommen. Ne? Mhm. Klar, wenn das so ausgefüllt ist, dann ist es alles rechtens. Genau, du bist nicht verheiratet so mit der Frau. Ich bin nicht, und er ist aber auch nicht der Sohn. Er ist auch der Stiefsohn, nur dass er eben die Vollmacht hat. Ja, die Vollmacht, ja, genau. Und das ist sogar so gekommen, dass der wusste, dass ich in eine Uniklinik war, und er war wollte in unsere Wohnung rein, weil er einen Schlüssel hatte. Mhm. Nur meine Partnerin hat schon vorher, habe ich aber gar nicht gewusst, die Schlösser ausgetauscht, damit er dann nicht mehr reinkommt. Und das hat aber zum Anwalt gesagt, das hat gesagt, ich hätte die Schlösser da ausgetauscht, und daher weiß ich das. Aber ich verstehe es trotzdem nicht. Wenn deine Partnerin hat die Schlösser ausgetauscht, als sie noch gesund war, natürlich. Natürlich, da war sie noch gesund. Das heißt ja, dass sie da schon irgendwie eine Form von Misstrauen ihm gegenüber hatte. Auf jeden Fall. So, warum, aber wieso hat sie dann diese Vorsorgevollmacht nicht verändert? Da haben wir jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Auch Kontovollmacht habe ich auch von ihr alles gekriegt. Wir haben zusammen ein Haus gekauft. Zusammen beide. Kontovollmacht. Alles habe ich. Nur mit der Patientenverfügung. Wir waren das ganze Jahr nur im Stress für uns, wo wir uns kennengelernt. Da haben sie mir gar nicht so gekommen. Aber sie ist doch nicht entmündigt jetzt. Ist sie voll zurechnungsfähig? Nein. Jetzt ist sie nicht voll zurechnungsfähig. Nein. Leider nicht. Leider nicht. Ne? Das ist ja meine größte Sorge. Ich war ja immer, weil das ist so eine starke Frau, die hat schon dreimal Krebs gehabt, die hat Brustkrebs gehabt, die Brust weg, die hat Magenkrebs, der Magen weg und Darmkrebs und hat alles überstanden, weil das so eine starke Frau ist. Aber wie gesagt, Schlaganfall, Franjo, das tut mir wirklich für dich auch sehr leid. Das ist der dritte schwere Schicksalsschlag, den du jetzt aushalten musst in der letzten Zeit. Und dann kommt auch noch hinzu, dass dir jetzt die Hände gebunden sind. Ja, ich kann nichts machen. Nein, du kannst nichts machen. Du sagst, du hast eine Kontovollmacht. Die hast du aber immer noch. Die habe ich noch, ja. Mhm. Wir haben auch zusammen das Haus gekauft. Alles halbe, ne? Spricht der Stiefsohn dich darauf auf, irgendwie an, dass er da reinfunken will? Ja, da wird er wohl, ne? Ja. Ja, hat er dich angesprochen schon? Wir machen ja alles über Anwalt, ne? Ach so. Also so zerrissen ist das Tischtuch schon. Ja, er hat den Anwalt genommen. Ne? Dadurch habe ich ja rausgekriegt, dass er bei uns in der Wohnung war. Und hätte der Schlüssel gepasst, wir haben das Vorderring gehabt. Das wusste er auch. Der wäre sogar neue Testament wäre weg. Und das Geld, was er drin ist, wäre auch weg. Und wer hätte das anschließend genommen? Der hätte gesagt, ich war nicht da. Ne? Was ist denn mit dem neuen Testament? Was heißt das? Ja, was hat sie gemacht? Auf uns das Haus überschrieben. Das haben wir ja alles gemacht. Ne? Nur um Gesundheit. Das sind ja leider aber nicht Franjo, ne? Tut mir wirklich leid. Habe ich jetzt auch gar keinen Rat. Die Situation ist jetzt erstmal, wie sie ist. Ja, nur ich habe wirklich Angst um meine Partnerin, ne? Das ist mir schon in der Klinik aufgefallen, wo wir beide da waren, und jedes Mal auch erzählt sie mir dann schlechte Sachen, ne, wenn er da gewesen war. Genauso wie sie letztes Mal gesagt hat, ich hätte den Anwalt. Ich sage, ich habe überhaupt keinen Anwalt genommen. Wie kommt? Dann hat der Stiefsohn erzählt, ich hätte Anwalt genommen. Ne? Und dann regt sie sich so auf, klar. Franjo, ich bin wirklich da etwas ratlos, was man da machen kann. Ja. Die Vorzeichen stehen nicht gut. Nein, das ist das. Dennoch wollen wir uns mal schlau machen, und wir werden uns bei dir nochmal melden. Für mich ist das Allerwichtigste, dass sie geistig wieder fit wird. Und wenn ich das weiß, dass sie geistig wieder einigermaßen fit wird, das andere ist überhaupt kein Problem, auch mit der Gesundheit, weil das ist so eine starke Frau. Ja. Und ich habe als Kind das letzte Mal gebetet. Ich bin jetzt abends am Beten und bete um die Frau, dass sie das wenigstens geistig wieder fit. Dann drücken wir ihr alle die Daumen, und du wirst von meiner Psychologin, der Magdalena, nochmal zurückgerufen. Einverstanden? Ja, okay. Ja, danke schön. Alles Gute, Franjo. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Und es geht weiter mit Tatjana. Tatjana ist 22. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Tatjana. Domian. Und was geht's bei genau. dir? Genau. Ja, also ich habe so Beziehungsprobleme seit Jahren und es hat sich dann immer wieder gebessert und das Problem ist einfach, ja, mein Freund ist sehr eifersüchtig und wie lange seid ihr denn schon zusammen? Oh, wir sind schon 7 Jahre zusammen. 7 Jahre? Du bist 22? Jahre. Ja, 22 und wir sind 7 Jahre zusammen. Deine, wir sind mit 15. Deine erste Liebe? Genau, richtig. Wie alt ist er? Der ist 24. Ja, so 7 Jahre ja, zusammen. Erste Liebe. Genau. Und er ist genau. eifersüchtig. Der ist sehr eifersüchtig, ja. Und wiederum hat er Facebook und ich merke einfach, Facebook macht die Beziehung einfach komplett kaputt und ich verstehe nicht, wie man das nicht sehen kann, als man, wenn man immer wieder über dieses selbe Thema streitet. Wie Facebook macht die Beziehung kaputt, verstehe ich nicht. Ja, Facebook ist in dem Fall, man wird ja immer von anderen Frauen oder von anderen Männern angeschrieben und das war diese Eifersucht da. Und diese Eifersucht macht in dem Sinne was kaputt. Also du wirst angeschrieben von anderen Männern und darauf ist er eifersüchtig. Zum Beispiel oder andersrum. Ich bin dann auch eifersüchtig und gebe dann auch meinen Senf ab. Ist klar, weil ich dann sauer bin. Und was ist das Hauptproblem, was ihr beiden habt? Eifersucht. Ja, leider ja. Und das irgendwie kriegen wir das nicht im Griff. Und ich weiß auch nicht, wie ich mich dann verhalten soll, ehrlich gesagt. Wie ist denn überhaupt so darüber hinaus die Beziehung? Also ihr seid sehr eifersüchtig aufeinander. Wie läuft es denn sonst noch so? Ach, eigentlich läuft das sehr gut sonst. Sonst ist alles super, nur halt, ja, dieses Facebook und diese Eifersucht, das macht einfach alles kaputt. Und ich bin so ein bisschen irritiert, dass du immer sagst, Facebook und diese Eifersucht. Ja, Facebook, da, ja, also dann, meines Erachtens. Wenn es nur an Facebook liegt, dann mach halt kein Facebook mehr. Ja, klar, aber er möchte Facebook behalten. Das ist auch wieder so ein Problem. Ja, aber erklär mir das doch mal. Da schreibt ihn dann irgendjemand, irgendeine Frau an. Ja, mehr. Und dann erzählt er dir das und dann bist du eifersüchtig. Und so geht das immer und immer und immer und immer. Das ist ein bisschen albern, oder? Das ist ein bisschen albern, ja. Find aber ich sehe das halt auch. Also er sagt mir das nicht, ich sehe das. Und ich weiß auch nicht, was die schreiben, sonst irgendwas. Aber keine Ahnung, irgendwann denkt man sich dann auch. Aber du machst das auch. Bei dir ist es auch genauso. Nee. Nee. Bei mir ist das nicht genauso. Nee. Ich bin dann auch ganz offen und sag das dann auch. Entscheidend ist doch völlig wurscht, wenn er sich mal mit ein paar Leuten schreibt, auch mit ein paar Mädels. Entscheidend ist ja, ob er dir treu ist. Ist er dir treu? Ich hoffe es. Ich weiß es nicht. Also bis jetzt ist noch nichts passiert. Mhm. Ich kann es nicht sagen. Aber ich hoffe es, ehrlich gesagt. Denn ist die Eifersucht eher dass du auf ihn eifersüchtig bist? Ich würde sagen, du bist auf die Frauen eifersüchtig. Ja, genau. Das und was gibt ihm Anlass auf dich? Was gibt ihm Anlass zur Eifersucht? Ja, wenn mich ein Mann anschreibt, dann ist er auch eifersüchtig. Ach, dann ist er auf einmal sauer. Das gibt's ja gar nicht. Nur diese Anschreiberei macht euch da verrückt. Ja, irgendwie schon. Und ich habe dann auch gesagt, ja, wenn es so ist, dann wir könnten dann einfach den Streit vermeiden, indem wir beide dieses blöde Facebook deaktivieren, weil das braucht eigentlich kein Mensch. Was ist Facebook denn schon heutzutage? So würde ich es dann auch sagen. Wenn es denn nun wirklich so ein Riesenproblem ist, ja, dann löst es bitte so. Aber was spricht dagegen? Er spricht dagegen. Er will dieses Facebook nicht löschen. Er ist da ganz stur und eigen. Er will das nicht löschen. Hm. Tatjana, ich bin da wirklich ratlos. Ich bin auch ja, aber was, weil ich nicht weiß. Ja, aber was bedeutet das denn? Dann scheitert ihr eine Weile und dann? Beschreib mir das mal, wie das geht. Ja, wir streiten dann immer wieder und dieser Streit baut sich aufeinander auf und dann ist die Stimmung komplett kaputt. Also, aber was ist denn das? Entschuldigung, was ist denn das für eine Beziehung? Das ist doch Pillepuh, was du mir da erzählst. Ja, das ist Pillepuh. Ja, aber es ist wirklich Pillepuh. Nein. Also jetzt mal, wenn ihr euch liebt, wenn ihr Vertrauen zueinander habt, dann ist doch nicht sowas, was du mir gerade beschrieben hast, ein permanentes Streitthema. Dann, wenn das so wirklich ist, dann stimmt aber was mit eurer Beziehung nicht. Da dann stimmt da auch was nicht. Ich weiß, aber bei ihm ist das auch so, der ist so ganz, ja, der ist schwierig, ist ein ganz schwieriger Charakter. Und der ist dann so, ja, wenn man dann mal was sagt, was einem nicht passt, dann reagiert er ganz komisch und ist dann 2-3 Tage direkt sauer, weil man. Was heißt denn, was heißt denn, er reagiert komisch? Ja, der ist sturköpfig. Der will immer seinen eigenen Kopf durchbringen. Immer. Streitet er viel? Nein, also ist nicht so, dass er jetzt auf Streit aus ist immer wieder, aber der ist halt sturköpfig und diese Sturköpfigkeit bringt mich in den Wahnsinn, weil ich einfach nicht meine Meinung äußern kann. Weil wenn ich meine Meinung äußere, dann entweder rennt er dann weg vor dem Problem oder seine Meinung gilt an dem Tag. Mhm. Das, was er sagt, das ist richtig. Mhm. Ihr wohnt doch zusammen. Nee, wir wohnen nicht zusammen. Wir wohnen nicht zusammen, achso. Nein, wir wohnen nicht zusammen. Ist auch, glaube ich, besser so, weil im Moment, wenn so wie es ist, würde die Beziehung dann scheitern. Was empfindest du denn für ihn? Ja, also die Liebe ist da. Ich liebe ihn natürlich. Also bin ich mir auch 100%ig sicher. Ich war schon an dem Punkt, wo ich mir überlegt habe, ist es Liebe oder nur noch Gewohnheit? Mhm. Kann ja immer sein nach Jahren, dass man dann denkt, Gewohnheit. Ja. Aber nein, das ist nicht so. 7 Jahre ist gerade in dem Alter, in dem ihr da zusammen wart und seid, eine sehr lange Zeit, finde ich. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Was glaubst du denn, was er für dich empfindet? Ja, also, so wie er sagt, eigentlich dasselbe, ne? Aber du klingst wenn das so stimmt, du klingst schon genervt. Ja, mich nervt das halt, diese Streitereien und seine Sturköpfigkeit. Und ich weiß auch nicht, warum Männer immer vor Problemen wegrennen. Also ich habe das ganz oft schon gehört, dass die Männer immer vor Problemen wegrennen. Oder sie verlassen das Haus oder die gehen einfach weg. Also Tatjana, was machen wir da? Ja, was ich einfach fragen wollte, vielleicht ein Tipp von einem Mann. Wie kann ich auf einen Mann am besten zugehen, damit das nicht gleich nervend wirkt, irgendwie, dass man wegrennt? Das ist in der Tat eine große Schwierigkeit. Ja. Da gibt es nicht die goldene Regel. Ich möchte dir empfehlen, aber ich vermute mal, dass er da wahrscheinlich dann auch sehr gebremst oder ablehnend ist, dass ihr beiden mal zu einer Paarberatung geht. Oh, ob der das mitmachen würde. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, das fände ich in eurem Fall am allerbesten. Da sitzt man eine Stunde am Tisch mit einem Paartherapeuten und redet mal so richtig Tacheles über alle Details, die einen nerven bei dem anderen, und dann versucht man eine Lösung zu finden. Das fände ich in dem Fall ziemlich gut, denn ich glaube, ihr redet zu wenig. Ja, das kann gut sein. Ich meines Erachtens ist das auch so, weil wie gesagt, der ist so sturköpfig, das ist ein ganz schwieriger Charakter und diese Sturköpfigkeit macht auch vieles kaputt, ehrlich gesagt. Ja, genau. Und ich finde es sehr wichtig, dass wieder Vertrauen wächst zwischen euch beiden, dass solche Sachen wie mit dem Facebook, worüber wir gerade geredet haben, dass das gar nicht von Wichtigkeit ist, dass man das einfach akzeptiert bei dem anderen. Das stimmt. Tatjana, wir werden dich gleich nochmal zurückrufen. Und dann wird dir meine Psychologin ein paar Tipps an die Hand geben, wohin ihr gehen könntet in eurer Umgebung. Und dann schlag ihm das einfach mal vor. Okay, danke schön. Und dann sag ihm auch, wenn er ablehnend dasteht, dann sag ihm einfach, dass es für dich wichtig ist und dass er auch was in die Waagschale werfen muss, damit das wieder richtig gut wird zwischen euch beiden. Ja, okay, gut. Versuch's mal so. Dann alles klar, ich bedanke mich. Du legst bitte auf. Wir melden uns. Alles Gute. Klar. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Und hier ist der Stefan. Stefan ist 26. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen, Domian. Hallo, Stefan. Um was geht's bei dir, Stefan? Ich habe folgendes Problem, und zwar, ich bin seit letztem Jahr obdachlos. Du bist was? Obdachlos. Quasi auf der Straße, kann man sagen. Und wie kannst du jetzt mit uns telefonieren? Ja, das Handy. Ich bin jetzt gerade eine Nacht beim Kumpel untergekommen, aber bon, ist es dann wieder die Herrenunterkunft, sag ich mal. Handy war mir schon klar, aber du hast die Kohle für Handy? Ja, ja, klar. Ein bisschen Kontakt zur Außenwelt muss man ja noch irgendwie hier bewahren. Ja, ja, klar, natürlich. Jetzt erzähl mir mal, wie du obdachlos geworden bist, wie es passiert ist. Ich habe vor anderthalb Jahren mit einer Freundin zusammen, also mit meiner Freundin, wir haben zusammen gewohnt, hatten eine Beziehung. Und ich habe rausbekommen, dass sie mich beschissen hat. Es gab dann natürlich Stress. Was hat sie gemacht? Ja, sie ist mir fremdgegangen. Fremdgegangen, Und ja, in so einem Stress wird man natürlich ein bisschen lauter, ist ja klar. Also ich hab sie jetzt nicht angegangen oder randaliert oder sonst was. Ich habe mich dann in die Küche gesetzt während des Streites, um mich irgendwie ein bisschen zu beruhigen. Und dann klingelt das auch schon an der Tür. Und da stand dann schon die Polizei. Also sie hatte dann die Polizei gerufen mit der Aufforderung, dass ich dann unsere gemeinsame Wohnung verlassen sollte. Was die Polizei dann auch direkt durchgesetzt hat. Obwohl gar nicht beweisbar war, dass du irgendwie gewalttätig gewesen warst? Ja, richtig. Also das, was ich denn gesagt habe, das war denen nicht egal. Sie sagten mir nur so, sie haben jetzt ihre Geschichte erzählt, ihre Lebensabschnittsgefährtin hat uns auch eine Geschichte erzählt und danach handeln wir jetzt und deswegen müssen wir einen 10 Tage Platzarbeit aussprechen. Und das war, also auch, das war deine Wohnung auch? Ja, ja, klar. Sie ruft die Polizei und sagt hier, der Dreh, was hat sie denn gesagt? Hat sie der Polizei gesagt, du wärst gewalttätig gewesen? Das, was sie genau gesagt hat, das weiß ich nicht, denn wir sind auch direkt getrennt worden. Also da kamen jetzt 2 Kollegen, ich öffnete die Tür und dann haben die auch direkt Verstärkung angefangen. Also ja, das war schon ganz, das ganz ja kurios. Ein, das ist ja auch ein Ding. Obwohl ich denn auch nicht aggressiv war, also ich wusste ja gar nicht, was jetzt überhaupt lachte. Ihr habt nur gestritten, einen heftigen Streit gehabt. Ja, ja klar, man ist halt mal lauter geworden. Ich sag mal, weil es handgreiflich oder randaliert oder so, da ist jetzt nichts passiert. Das erstaunt mich sehr. Also da kann ja jede irgendwas sagen und ja, wenn, also häusliche Gewalt ist ein gutes Mittel, um seinen Ehemann aus der Wohnung zu kriegen. Das funktioniert. Das haben ja auch die netten Polizisten so gesagt, da kann man nichts machen. Das hast du jetzt im eigenen Leib erfahren, ja. So, genau. Dann musstest du raus aus der Wohnung, aus der gemeinsamen Wohnung und dann? 10 Tage. Wohin? 10 Tage Platzverweis. Ich bin dann beim Kumpel untergekommen. Ja. Wollte dann nach 10 Tagen meine restlichen Sachen abholen und siehe da, die Wohnung war komplett leer. Tja, Wahnsinn. Alles weg. Wie? Auch deine Kleidung und was man alles? So? Alles, was ich besessen habe, weg. Aber ihr hattet doch auch sicher gemeinsame Möbel oder sowas. Ja, klar, alles weg. Und wo war das? Ja, das hat sie mitgenommen. In ihre neue Wohnung? Ja, gehe ich mal von aus, weiß ich nicht. Hast du je deine Sachen wiederbekommen? Nee, habe ich nicht mehr. Aber man hat doch auch irgendwie Urkunden, Unterlagen, irgendwelche wichtigen Sachen. Wo sind die? Ja, das, ich habe natürlich die Polizei gerufen, um natürlich zu sagen, dass ich beklaut wurde. Und dann sagten die, ja gut, dann müssen sie uns jetzt erstmal nachweisen, was auf ihnen gehört hat. Und dann sagte ich, ja, das ist schwierig, denn die Rechnungen, die lagen komischerweise, die glauben es kaum auch in der Wohnung und die sind komischerweise auch nicht mehr da. Ja, und damit sagten die ja nur so, solange sie nicht nachweisen können, was ihnen gehört hat und was weggekommen ist, können wir für sie auch nichts tun. Ja, aber man hat doch so wichtige Lebenssachen, Zeugnisse hat man zum Beispiel, irgendwelche Unterlagen vom Finanzamt oder was weiß ich was, was man so in der, was man so besitzt, was man bei sich hat. Ja, die, also so ein paar, also ich habe insgesamt aus meinem gesamten Besitz 2 blaue Müllsäcke Klamotten, wo auch ein paar Zeugnisse drin waren. Das war das Einzige, was ich wiederbekommen habe, nach 6 Wochen. Ach so, das hat sie dann dir doch wiedergegeben? Ja, ja, ja. Nachdem du interveniert hattest? Also nachdem du sie aufmerksam gemacht hattest? Ja, ich habe es natürlich versucht, aber sie hat mich konsequent ignoriert auf jeder Ebene. Gut, aber sie hat ja dann doch dieses zurückgegeben. Ja, 2 Sachen. Also das war ungefähr so 1% von dem, was ich besessen habe. Wie hat sie dir das denn gegeben? Ein Kumpel konnte in das Haus rein und im Keller standen dann diese 2 Säcke. Ich selber hatte gar keinen Zugang mehr zum Haus, weil mir die Schlüssel sogar für den Briefkasten genommen wurden. Wie lange warst du mit der Frau zusammen gewesen? Wir waren knapp 2 Jahre zusammen. Das ist ja krass. So, ja, heftig. So, und dann? Ja, bin ich beim Kumpel untergekommen und war natürlich erstmal total geschockt und fertig und hatte nichts und musste erstmal am nächsten Tag wieder Frühschicht arbeiten gehen. Und da ich in der Produktion gearbeitet habe und da ist nicht so einfach, sich mal ein paar Tage Urlaub zu nehmen, war auch nichts mit Urlaub erstmal. Und so konnte ich halt auch nicht irgendwie großartig was klären, sondern musste arbeiten gehen erstmal. Ja. Also, ich übersetze mal, man versteht dich nicht so ganz gut. Also du konntest denn nicht, weil du arbeiten musstest, nicht so schnell irgendwas klären. Aber immerhin hattest du eine Arbeit, das heißt, du hättest dir doch dann eine Wohnung besorgen können. Ja, das Problem war, die Arbeit, die ich da zum Zeitpunkt hatte, war als Leiharbeiter. Ich habe als Leiharbeiter gearbeitet. Also über eine Leiharbeitfirma war ich in dem Unternehmen da drin. Und das Problem ist ja in der Leiharbeit, dass man jederzeit von heute auf morgen ohne Angaben von Gründen einfach abgemeldet werden kann. Ja. Deswegen man da schon vermeiden sollte, irgendwie krank zu sein oder sonst irgendwelche Extraversionen. So, das heißt im Klartext, du hast dich um eine Wohnung bemüht, aber keine bekommen. Ja, das Problem ist, ich habe mich erstmal nicht um eine Wohnung bemüht. Und zwar, weil das Problem war, ich wollte erst in die Nähe der Arbeit ziehen. Was wolltest du? Was wolltest du? Ich wollte in der Nähe meines aktuellen Arbeitgebers ziehen, wo ich da am Arbeiten war. Mhm. Und das Problem ist ja, dass ich ja, wie ich gesagt habe, in der Zeitarbeit man jederzeit relativ schnell wieder weg im Fenster sein kann und so. Ja. Ich habe das Gespräch mit meinem Vorgesetzten gesucht, von wegen, wie sieht es da mal aus mit einer Übernahme und so. Ich bin ja jetzt schon fast ein knappes Jahr hier und ich arbeite zuverlässig und so, aber... Okay, soweit so gut, aber ich verstehe nicht, warum du nicht trotzdem währenddessen schon gesucht hast, dass du irgendwo eine kleine Wohnung findest. Ja, aber war zeitmäßig war es wirklich knapp. Ich habe 2 Stunden zur Arbeit gebraucht und 2 Stunden zurück und ja, gut, aber da war einfach nicht mehr viel Zeit, irgendwie großartig was zu machen. Ja, was bedeutet das? Du hast dich bis heute auch nicht um Wohnung bemüht? Ja, doch, natürlich. Doch. Jeden Tag quasi. Ach so, okay. Jetzt, um es nochmal zeitlich einzuordnen, dieser Rauswurf war genau wann? Von der vor knapp anderthalb Jahren. Mhm. Und diese gesamten anderthalb Jahre hattest du noch keine Wohnung bisher? Für mich selber nicht mehr, nee. Nein. Hast du denn nach wie vor eine Arbeit? Nicht mehr. Mhm. Ich habe noch bis Ende letzten Jahres da gearbeitet, dann hatte ich einen Verdacht auf Bandscheibenvorfall, also was Ernsthaftes, sollte auch im Kernspind und alles und Akupunktur und nach 4 Tagen Krankheit wurde ich dann noch abgemeldet sofort. Und abgesehen davon, dass du ab und zu mal bei einem Kumpel irgendwie schläfst, wo schläfst du sonst noch? Ja, jetzt aktuell zu 95% in einer städtischen Unterkunft von der Stadt in so einem Herrenheim, sag ich jetzt mal. Wie soll es denn weitergehen? Ja, das Problem ist, jetzt bin ich in einer Situation, wo ich keine Arbeit und keinen Job habe. Keine Arbeit und keine Wohnung. Das Problem ist, ohne Wohnung kriegt man nur sehr schwer Arbeit und andersrum genauso. Genau, das ist eine ganz fatale Situation, in die du da reingeraten bist. Genau. Hast du denn da irgendwie einen Sozialarbeiter oder irgendjemand, der dich ein bisschen berät, was du machen kannst? Also wir hier von der Unterkunft haben wir städtische Betreuer, aber ja, ich sag mal, mehr als außer einem die Zeitungen legen und einem sagen, rufen Sie da mal an, das ist eine Wohnung, die in den Bahn fällt, mehr können die auch nicht machen in der Hinsicht. Und das schaffe ich ja selber auch noch. Also mehr, in der Lage bin ich ja auch noch, die im Berater abzutelefonieren, sag ich jetzt mal. Was machst du den ganzen Tag über? Ja, schwierig. Nichts, kann man quasi sagen. Man schlägt die Zeitung auf, guckt im Internet, was es aktuell gibt hier in der Umgebung. Mhm. Ansonsten ist, sage ich mal, an sinnvollen Tätigkeiten ist das schon sehr eingegangen. Und du bist ja tagsüber auch in dieser Unterkunft? Nee, man muss die morgens verlassen. Ach so, ja gut, wo bist du denn tagsüber? Ja, lüft halt durch die Gegend, sag ich jetzt mal. Also ganz grob gesagt. Klassisch auf der Straße. Das klassische Pennerleben, kann man wirklich so sagen. Bist du in Versuchung geraten, schon irgendwie zur Flasche zu greifen? Nee, nicht, bin ich nicht. Nee, bloß, lass die Finger davon. Das wäre... Also, ich sehe ja selbst hier, wie die Leute um mich herum, die haben alle so viele Drogen, Alkohol und sonstige Probleme. Da versuche ich mich schon irgendwie fernzuhalten, sonst sehe ich hier kein Ende am Licht des Tunnels. Stefan, was hast du denn gelernt oder hast du was gelernt? Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Du hast eine kaufmännische Ausbildung? Das ist ja ein Hammer. Du hast eine kaufmännische Ausbildung und abgeschlossen. Genau. Und bist jetzt in diese Situation geraten? Richtig. Das ist ja Wahnsinn. Wo wohnst du, oder wo wohnen, ist gut, aber wo hältst du dich auf zurzeit, in welcher Stadt oder welcher Gegend? Im Umkreis Düsseldorf, sag ich jetzt mal. Im großen Umfeld von Düsseldorf. Genau. Wie viel Mal hast du jetzt schon versucht, Arbeit bzw. Wohnung zu finden? Täglich gesehen, also das kann man gar nicht... Je nach, sobald ich sag mal, man kennt ja mittlerweile die Inserate und so weiter, was Neues, versuche ich sofort. Das heißt Absage über Absage, Absage über Absage. Also Hausverwaltung oder Makler braucht man als über Agentur, sag ich jetzt mal, quasi gar nicht probieren, weil sobald sie hören Jobcenter oder so, sagen sie sofort nein. Mhm. Und die privaten Hausvermieter zu 95% sagen die auch sofort nein, wenn die hören, dass jemand vom Jobcenter ist, egal was da für eine Geschichte hintersteht oder wie die Person aussieht, sage ich jetzt mal. Und wie ist es so mit Sozialwohnungen? Ja, die gibt's. Das Problem ist, dass die halt Wartelisten von 6 bis 9 Monaten haben. Stimmt, ja. Was würdest du denn machen beruflich? Ja, ich bin da eigentlich flexibel, also ich würde fast eigentlich alles machen, Hauptsache wieder arbeiten. Ja, das glaube ich. Dass du wieder einigermaßen... Das Problem ist halt einfach, dadurch, dass sie auch so, man muss um eine gewisse Uhrzeit abends da sein, damit man ein Bett kriegt und man kann auch erst in einer gewissen Uhrzeit morgens wieder raus. Mhm. Da ist man schon sehr eingeschränkt von der Arbeit, die man da machen kann. Stefan, auch in deinem Fall möchte ich nochmal, dass wir mit dir nochmal telefonieren. Die Sendung ist jetzt vorbei, du hörst die Musik im Hintergrund. Wir werden uns bei dir nochmal melden. Auf jeden Fall wünsche ich von dieser Seite aus schon mal ganz, ganz, ganz viel Glück. Alles Gute, Stefan. Vielen Dank, Domian. Gerne, tschüss, ciao. In der Technik heute Nacht, Tim Lohnke. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Macht's gut, gute Nacht, bis dahin, tschüss.